Viertens äußern sich Angst und viele andere Emotionen durch einen typischen körperlichen Ausdruck. Die Augen weiten sich und die Stimme schnellt in die Höhe. Das fünfte Merkmal schließlich ist das Entscheidende. Angst bezieht sich nicht einfach nur auf Objekte wie Schlangen, sondern als Emotion gibt sie eine Bewertung der Situation ab. Die Angst sagt: Vorsicht, da ist eine Gefahr. Nur eben nicht mit Worten. Emotionen sind Mechanismen, die wichtige Lebensthemen abbilden, wie der amerikanische Psychologe Richard Lazarus sagt. Dadurch konnten unsere Vorfahren besser in der Wildnis überleben und sich in die Gruppe integrieren. Wie unsere Angst uns mitteilt, das ist gefährlich, sagt uns Ekel, das ist unrein. Wut, das ist eine Störung oder ein Angriff. Eifersucht, jemand bedroht meine enge Sozialbeziehung und so weiter. Diese Bewertungen sind aber keine Sätze oder bewusste Gedanken, sondern schnelle und automatische Einschätzungen einer Situation. Der amerikanische Philosoph Jesse Prince hat Lazarus' Idee zu einer raffinierten Theorie ausgebaut. Prince zufolge sind Gefühle verkörperte Bewertungen. Die Angst vor der Schlange zum Beispiel beruht auf einem typischen Körpererleben: Herzklopfen, Aufregung, Zittern. Dieses Erleben, so Prince, bewertet die Schlange als eine Gefahr. Angst funktioniert wie ein Rauchmelder. Wenn es piept, zeigt er Rauch an und warnt so vor Feuer, auch wenn er nicht wörtlich sagt, da ist ein Feuer. Ebenso meldet uns Angst über einen Körperalarm eine Gefahr, ohne das zu verbalisieren. Im Deutschen und in anderen natürlichen Sprachen finden sich hunderte von Emotionswörtern wie Grausen, Verblüffung, Verzweiflung, Irritation oder Erleichterung. Folgt daraus, dass wir hunderte von Emotionen erleben? Aus biologischer Sicht spricht viel dafür, dass Menschen weltweit nur etwa ein Dutzend Grundemotionen hegen. Klare Kandidaten sind Angst, Zorn, Ekel, Traurigkeit und Freude. Andere wie Staunen, Eifersucht und Peinlichkeit sind umstrittener. Die Nuancen der Grundemotionen fächern wir allerdings sprachlich sehr fein auf, und zwar oft nach den eben genannten Dimensionen von Emotionen: Verhalten, Bezug, Bewusstsein, Ausdruck, Bewertung.